Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Eintrag, zu diesem neuen Eintrag von den Legenden ZA-Tagebüchern. Und das ist nicht nur ein neuer Eintrag in dieser Reihe der Tagebücher, sondern auch der letzte. Deswegen herzlich willkommen zum letzten Eintrag. Und das ist ein komisches Gefühl. Zum einen, weil ich weiß gar nicht, ob das so Anklang gefunden hat, ob wir das so thematisiert haben, aber die Tagebücher, Episode oder Kapitel 0 mit dem Prolog dazu bis hin zu Kapitel 11 sind ja entstanden relativ zeitnah beieinander, hintereinander. Am Donnerstag des Releases haben wir dann ja aufgenommen gehabt, die ersten Tagebücher dann am Freitag weitergemacht, am Samstag weitergemacht, am Sonntag weitergemacht. Wir haben das Spiel in 4 Tagen ja durchgespielt. Und jetzt, heute ist der, oh Gott, der wievielte ist heute? Der 6.? 5. 11.? Heute ist der 5.11. Also auch schon wieder, man könnte sagen, es ist einiges passiert, so das Obligatorische, aber es ist auch vor allem einiges an Zeit vergangen. Und von daher wollen wir, also auch gerade weil es das letzte Tagebuch ist, der letzte Tagebucheintrag ist, wollen wir halt eben jetzt nicht nur darüber sprechen, was wir im Postgame alles gemacht haben, also so grob umreißen, was wir gemacht haben, sondern abschließend, wie wir zu Legenden ZA stehen. Ja, ein abschließendes Feedback, ein abschließendes Fazit. Wir haben zuletzt, wenn ich mich nicht ganz vertue, Tagebucheintrag 11 verlassen mit der guten Jette und Vincent vor dem, oder Jett. Wir haben ja generell die ganzen französischen Worte und Namen so gebutschert, aber scheiß drauf. Aber was wir können ist Croissant. Ein letztes Mal Croissant für diese Tagebuchreihe. Eine letzte große Runde. Nee, wir hatten ja das Spiel durchgespielt im letzten Tagebucheintrag, also die Credits gesehen. Und dann hatten wir uns noch mit den Leuten von der Quasar Corporation getroffen gehabt und mit diesem komischen, ne, du hast einen Wunsch frei, und unser Wunsch war erzwungenermaßen Kämpfe für alle. Ja, juhu. Und auf Basis dessen hatten wir ja so ein bisschen, also ne, in Analogie zu Legenden Arceus hatte ich ja spekuliert gehabt, ne? Nachdem wir die Credits in Legenden Arceus damals gesehen hatten, ging es ja auch mit der Hauptstory rigoros weiter. Aber das war ja nur bedingt der Fall. Ne? Wir hatten ja dann dieses Infinite Royal, dieses Unendlich Loop Royal Turnier, hatten wir ja freigeschaltet, weil das unser Wunsch war. Und unser Wunsch in Anführungszeichen. Und dann ging es ja so weiter, dass wir dann das erste Mal an dem Turnier teilgenommen haben, an diesem neuen ZA Royal, Infinite Royal. Und danach haben wir dann direkt einen Anruf bekommen von Duro, dass wir zum Hotel zurück sollen. Und haben wir dann jemanden gesehen, der auch einen riesengroßen Info- und Lore- und Story-Dump mit uns gemacht hat und uns nochmal so ein bisschen, ne, seine Erinnerungen sind weiterhin vage, sind weiterhin schwammig, aber er erzählt uns dann, dass Team Flair auf der Suche war nach Yveltal und Xerneas und so weiter, und dann werden da quasi 2 neue Hauptquests freigeschaltet, jenes das gibt und jenes das nimmt, und das eine, das, ne, da müssen wir dann zu Magnolia, das andere, da müssen wir dann zu diesem Imbissstand, zu Team Flair, und das neue Team Flair, und da geht es dann darum, dass wir Yveltal und Xerneas freischalten. Also ich war irritiert über den Fakt hinweg, dass es halt nicht ist, um jetzt mal darauf zurückzukommen, wie in Legenden Arceus, wo die Hauptstory sukzessive weitergeht, sondern man diese schwammige ZA Royal, Infinite Royal Quest hat und die dann sich quasi entfaltet in diese Xerneas Yveltal Geschichte, die ja auch nicht, ich sag mal, Hauptstory relevant ist. Ja, also theoretisch, so vor dem Game, ich habe da nicht jetzt so aktiv daran gedacht, aber theoretisch hätte ich eher gedacht, wenn mir jemand gesagt hätte, oh, es gibt dann, wir können dann Xerneas und oder Yveltal fangen. Meistens, ne, wir kennen das ja, es ist meistens immer nur eins von beiden, je nachdem. Bei den Legendenspielen ist das ja ein bisschen anders. Und dann weiß man, ah, wir können beide fangen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das bei Legends Arceus war, mit so legendären Pokémon. Jedenfalls ist es hier halt, also ich hätte halt gedacht, dass wir das in das Hauptgame mit eingewoben bekommen, dieses Thema Xerneas und die Welt, weil das ja auch teilweise, oder was heißt teilweise, mehrfach im Zusammenhang mit Team Flair dann auch angesprochen worden ist. Dass das jetzt so quasi Postgame-mäßig kommt, ist für mich dann auch so wie es kommt, ein bisschen random. Ich freue mich immer, Flor Delis zu sehen irgendwie, aber dieses wie kann ich die Pokémon fangen, weil im Prinzip, ne, bei Xerneas ist das ja so, man läuft da in irgendeinem Wildsektor rum und dann steht da einfach rum und dann spricht man das quasi an sozusagen und dann wird man halt so lange irgendwie in diesem Loop gefangen gehalten, bis man es dann gefangen hat. Also man kann es auch nicht fangen. Klar, hat natürlich auch seine positiven Seiten, weil man kann es halt fangen. Man muss nicht das Spiel speichern und ausmachen und wieder anmachen und so weiter und so fort. Allerdings weiß ich nicht ganz genau. Ich verstehe nicht, wieso sie das so gemacht haben in diesem Spiel, weil es ist halt so ein bisschen, es nimmt irgendwie so diese, dass es halt ein legendäres Pokémon ist, dieses Gefühl. Oh, diese Gravitas. Ja, ich werde jetzt ein legendäres oder auch mysteriöses oder was weiß ich Pokémon fangen. Und das ist halt bei E-Welt halt genauso. Und das ist halt ein bisschen doof, ein bisschen oll irgendwie so. Das ist das Problem, was ich damit habe. Da bin ich ganz bei dir. Ich finde das auch schade auf der Ebene, aber auch die Art und Weise, wie es passiert. Also wie gesagt, in Legenden Arceus, da hatte man quasi in Anführungszeichen die Hauptstory abgeschlossen, aber es waren ja noch offene Fragen da. Und hier wird sich quasi vollumfänglich auf einen kleinen Nebenstrang fokussiert, also auf mehrere kleine Nebenstränge. So, ja, okay, was ist mit Yveltal, was ist mit Xerneas? Und dass man die ja auch noch irgendwie fangen muss, so für den kompletten Dex und so weiter. Aber das hat ja nichts mit irgendwelchen großen Story-Elementen, die vorher relevant waren, zu tun. Also, wenn du das mal vergleichst mit hier diese ganze mit Volo und du musst zu Kogita und Seen-Trio und so und dann der große Bosskampf am Ende von Legenden Arceus, ne, das war schon, also, das war ja quasi die essentielle Auflösung von dem, was die Problematik in dem Spiel war. Wer steckt denn jetzt hinter all dem? Wer ist dann dafür verantwortlich? Hinter diesen Raumzeitanomalien. Und hier verstrickt sich dann ZA so ein bisschen in diese ganzen kleinen Nebenstränge. Spickt das aber mit schönen kleinen Infos. Ich meine, diese Verbindung zwischen Yveltal und Xerneas und so, und wenn man beide gemacht hat, dann erfährt man ja, dass Team Flair, und das fand ich ganz schön, an beiden Pokémon gesessen hatte damals von vor 5 Jahren. Das heißt, hier wird indirekt gesagt, also bisher ist man davon ausgegangen, Legenden ZA ist eine Fortsetzung von X und Y, also X oder Y. Aber jetzt bekommen wir durch diese ganzen Xerneas und die Weltall-Quests und die Tatsache, dass es eben im Gegensatz zu X und Y, wo ja Team Flair entweder Xerneas oder Yveltal auf dem Fokus hatte, wir hier quasi die Fortsetzung von einer Version sind, dem imaginären Z-Teil, wo Team Flair beide Pokémon auf dem Fokus hatte, wo beide Pokémon gejagt wurden. Auch hier bei dem Part, wo es dann darum ging mit Yveltal, da wird von den Team Flair-Leuten, von dem Café, da wird Malwa erwähnt, auch ein ganz, ganz wichtiges Team Flair-Mitglied, was nie wirklich eine vernünftige Auflösung hatte. Also ich weiß nicht, ob du dich an Malwa erinnerst, aber die ist einer von den Top 4 gewesen und die Nachrichtensprecherin in Carlos von vor 5 Jahren, also, ne? Und die war halt quasi vom Design her radikal an Team Flair angelegt und so weiter, sollte auch ein Team Flair-Vorstand sein. Und hier bekommen wir auch aus dem Spielekosmos die Information, dass sie es tatsächlich auch war. Also, ne, das ging zur damaligen Zeit auch mehr aus dem Anime hervor, aber viele Kleinigkeiten. Eine Sache, die mir auch noch gerade einfällt, also das war ja auch so, dass man bevor man Yveltal und Xerneas gemacht hat, musste man auch verschiedene Aufgaben machen. Der Xerneas-Pfad, da ging es dann darum, 3 wilde, rotäugige Pokémon zu besiegen. Und bei Yveltal war es so, dass die Quasar Corporation so Hologramme hatte von den Megamanie-Pokémon und man 3 nochmal machen musste. Ich finde generell hinter all dem auch die Begründung, wenn ich mich richtig daran erinnere, sehr, sehr dünn. Es fühlt sich so ein bisschen an, okay, wir holen jetzt einfach die legendären Pokémon, holen wir jetzt einfach irgendwie, einfach weil das Spiel auf Illumina City begrenzt ist, holen wir die jetzt nach Illumina City. Was ja komplett so, also es ist halt, also es wird damit erklärt, durch die Ereignisse dieses Spiels und hier, wie hieß es, Ange, Ange, Arsch, der Turm von AZ, durch und diese Ereignisse und die ganzen Energien, die da freigesetzt wurden, werden diese Pokémon jetzt hier angelockt und so, so ist die Story-Erklärung, aber es ist auch so konstruiert. Ja, es fühlt sich nicht so rund an, dass die da drin sind. Das ist halt so. Es ist ein bisschen schade, weil ich sehr großer Xerneas-Fan auch bin. Ich mag das sehr, sehr gerne, das Pokémon. Ach, es ist, ja, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Es ist halt einfach ein bisschen oll. Du kannst mal ein bisschen was dazu sagen. Du hattest ja verschiedene Nebenquests noch gemacht, ne? Ich habe eigentlich ganz cute Nebenquests gemacht. Von zwei kann ich ja mal erzählen, weil die erste hat nämlich mit Evolutions zu tun, und zwar mit Felinara. Die war richtig süß. Da stand irgendwie so eine Frau mit eben Felinara, und die hat dann irgendwie erklärt, ne, Felinara kann ja so Gefühle wahrnehmen, bla bla bla. Und das war halt in dem Moment dann sehr unruhig, und da waren halt in diesem Gebiet, das war um so eine Brücke oder irgendwie sowas herum, waren halt so mehrere Pärchen, erwachsene Kinder, keine Ahnung, Männlein, Weiblein, da war irgendwie alles dabei, die sich so gestritten haben oder so, und die musste man dann quasi finden und mit Hilfe von Felinaras Kräften oder so wieder, ja, ich sag mal, besänftigen. Und zum Schluss war das dann auch noch ganz witzig, weil die Frau sich dann mit ihrem Felinara gestritten hat. Mir war das eigentlich alles sowas von wurscht. Ich habe einfach nur gerne Felinara gesehen. Und dann war noch eine Quest, die war richtig weird. Und ich dachte mir, was tue ich da eigentlich? Ich musste mir dann ganz schnell mal einen Sternu holen und das zu Stami weiterentwickeln, weil es war irgendwie so eine komische, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie in so einer Sekte oder so. Das waren halt Leute mit ihren Stamis, die irgendwie was aus dem All empfangen wollten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr so ganz genau, was es war. Und dann kam tatsächlich auch was runter, und ich glaube, das war ein Sternstück, was man nachher auch irgendwo aufsammeln konnte. Also es leuchtete, ich glaube, das leuchtet richtig rot. Genau, und dann ist das in irgendeinen Wildsektor gefallen. Also am besten nach der Quest gleich in die Richtung laufen, wo dieses Stück oder dieser, ich sag mal, diese Sternschnuppe oder Komet dahin hingeflogen ist, und dann findet man das eigentlich auch ganz gut. Genau, und dann habe ich noch die Quest auch abgeschlossen mit den 4 oder 5 Fluets. Flabébé, so, genau, Flabébé. Ich habe auch noch die Fünx-Quest gemacht, das heißt, ich habe jetzt auch einen Fünx. Dann gab es noch eine ganz schöne Quest mit, wie heißt es, Frostetje. Ich glaube, oh Gott, jetzt will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es hat zu einem Item geführt, ne? Ich weiß aber gar nicht mehr welches. Jedenfalls war das ganz, ganz niedlich gemacht, weil man halt Frostetje so folgen musste. Das war irgendwie so mysteriös und süß. Ja, und ansonsten, ja, wie gesagt, so ein paar andere Nebenquests noch, aber ich will ja jetzt auch nicht jede irgendwie spoilern oder so. Deswegen macht die einfach, die sind teilweise richtig cute und süß und machen auch mal sehr viel Spaß. Neben all diesen Kämpfen, die man ja jetzt machen muss und vorher schon musste, sind die Nebenmissionen da ganz, ganz schön eine ganz schöne Abwechslung. So. Ja, da sprichst du es an, die Kämpfe, die man machen muss. Also ich habe ja gesagt, dieses Infinite Royale Turnier, wenn man da jetzt eine Mission oder einen Kampf gemacht hat da innerhalb des Infinite Royale Turniers, wo man ja auch sein Ticket für braucht, wenn man das jetzt macht, ne, dann schaltet man quasi diesem Pfad mit Xerneas und die Weltteil frei, das habe ich erzählt, aber das ist ja nicht alles, was man da hinsichtlich des Turniers machen muss. Tatsächlich muss man, um das Turnier bis zu einem gewissen Punkt durchzuspielen, also es läuft halt unendlich weiter, aber ne, um die Hauptstory-relevanten Dinge freizuschalten, muss man dort 15 Kämpfe machen. Von daher ist es schon echt schwierig. Ich würde jetzt mal auf diesen Part eingehen konkret. Es ist echt schwierig, also von der Prämisse her finde ich es sehr, sehr schwierig, dass Hauptstory-technisch relevante Antworten auf Fragen hinter so einem nervigen Grind versteckt werden. Es geht auch nicht zwangsläufig aus der Quest hervor, dass man sie 15 Mal im Infinite Royale Turnier antreten muss. Man kämpft dann da ja gegen verschiedene Leute, gegen diese Yvonne und wie hieß er, Xavi, und gegen, was weiß ich, dann mal wieder gegen den Anführer von dem Clan, Ravan, dann mal gegen den und den. Und irgendwann, der 15. Kampf ist es dann, da trifft man dann auf den Sidekick, auf Alton oder Zita, und dann geht es auch so ein bisschen darum danach, dass der Kampf dahingehend gehandhabt wird. Im Anschluss an den Kampf kommt dann Mathieu an und ich muss mit dir über was reden und so weiter, und dann geht es dann auch weiter mit, in der Quasar Corporation wollen wir uns dann treffen, und da erfahren wir dann endlich, was es mit der Mutter auf sich hat, zumindest in einem gewissen Rahmen. Schwierig, ne? Also die Antworten, die wir da bekommen haben, die sind so ein bisschen halbgar, nichts Halbes und nichts Ganzes. das fühlt sich alles an wie mit der ganz heißen Nadel nochmal irgendwie, das fühlt sich alles so ein bisschen an wie am Ende von Karmesin Purpur im zweiten DLC, wo wir dann mit Terrapagos hochgegangen sind zu dem Tümpel in Kitakami und dann der Professor erschienen ist und so quasi alle offenen Antworten noch so, ja, übrigens, das ist so und das ist so und das ist so. Genauso mit so einer, ja, okay, da war noch was offen, stimmt, das wollen wir irgendwie noch zu einem Semi-Ende führen, fühlt sich das auch an. Das ist irgendwie so, ja, wir können jetzt Großmutter Jette begrüßen, ne? Ja, das ist so, also, um es mal so zu sagen, im Prinzip, um es knapp auszudrücken, ich spüre halt dann einfach keine Liebe. Also es wäre schon, finde ich, eine richtig coole Familiendrama-Story, hätte man das vielleicht noch ein bisschen mehr mit reingenommen. Genauso verspürt man keine Liebe. Wir bekommen ja nach dem Kampf mit oder gegen unseren Sidekick noch das Fluett. Oder nee, erst nach dem Gespräch. Aber innerhalb dieser Geschichte bekommen wir jedenfalls das Fluett und es ist so, ja, hier bitte. So. Und das war's dann. Und das ist genauso lieblos. Ja, das Ganze ist halt irgendwie so aufgedröselt, ne? Also sie ist halt die Großmutter, also es wird halt aufgelöst, irgendwie auch total konstruiert. Ja, Mathia, oh, Surprise! So, Mathia hat sowohl für unseren Sidekick gearbeitet und recherchiert, als auch für Jette oder Jette. Und, oh Gott, wie zynisch ich bin, ne? Also, ah, oh, ja, sie, die suchen im Grunde nach derselben Person und das liegt daran, dass das ihre Tochter ist und seine oder ihre, je nachdem, vom Sidekick die Mutter und so. Und, ach ja, die Jacke wurde dann auch wieder erkannt, weil die Jacke von Jette der Mutter geschenkt wurde und so. Und wir erfahren dann, ja, sie hat dann für die Quasar Corporation gearbeitet und an der Hologrammtechnologie und ist dann in eine ferne Region gegangen und die haben sich zerstritten und so weiter. Und all das ist so hingeworfen. Das ist so, es gibt eine Story-Regel, die heißt Show, Don't Tell. Und wir hatten ja richtig gute, so cinematic-artige Szenen zwischendurch beim Finale, vor oder nach dem Kampf mit dem Turm, sag ich mal. Also theoretisch hätte man das ja kurz auch einbringen können, wie zum Beispiel, als wir diese Erzählung von AZ hatten, ja, in so Bilderformaten, aber irgendwie so in diese Richtung, ne? Das wäre halt irgendwie ganz, ganz, ja, das wäre einfach nochmal ganz schön gewesen. Dann hätte man auch halt ein bisschen mehr Liebe gespürt in dem Ganzen. Das Ganze ist dann auch so, dass hier die Präsidentin sagt, ja, auch wegen all dem, ne, sie ist total unsicher und sie wird als Präsidentin zurücktreten und sie gibt dann unserem Side, was total random wirkt, unserem Sidekick die Option, die Quasar Corporation zu leiten. So, das, und das Enkelkind. Ja, und es ist halt so, ja, es ist halt, ja, ja, nicht nur Vetternwirtschaft, es ist halt so einfach so, ja, also es wird ja auch thematisiert, so, ja, aber du, ist die Verwandtschaft der einzige Grund, warum wir so, das wird, also das, genau das schmiegt sich ja auch wieder an das an, was wir an anderen Stellen festgestellt haben. Also, ne, hier zum einen die Obdachlosenbänke, klar, aber auch dieses, wir zerschlagen quasi den legitimen Bürgerprotest an der einen Stelle, dann, ja, ach, dass eine Company einfach so eine Familiendynastie etabliert, ne, dass es nicht nach Qualität der Leute geht, sondern nach Verwandtschaft und nach, okay, deine Nase gefällt mir nicht, wer da jetzt eine Company leitet und dass das vollkommen normal ist und dass das gar nicht kritisiert wird und dass das nicht, ne, in sonstigen politischen Herrschaftssystemen kritisiert man Familiendynastien und Pokémon sagt, ja, wieso Familiendynastien? Ein Company-System ist doch vollkommen geil, ist doch knallig, ne? Ich wüsste halt nicht, wie ich das jetzt aufnehme, wenn ich halt nochmal 10, 15 Jahre jünger irgendwie wäre, ne? Keine Ahnung. Also die Liebe, also dass die Liebe fehlt, das würde ich wahrscheinlich dann auch schon spüren. Es gibt ja so ein bisschen, also unser Sidekick gibt ja so selber so ein bisschen, ne, was du eben auch schon gesagt hast, dieses, ah, aber nur weil wir verwandt sind, wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Ja, es ist so ein bisschen, normalerweise ist es ja so, wenn ich in ein Spiel abtauche, möchte ich ganz gerne die reale Welt vergessen. Und Pokémon ist ja eigentlich auch so ein Franchise, was mir, ich sag mal, schöne Momente irgendwo bereiten soll, aber das ist halt das, was so ein bisschen schade ist, ne? Es ist mir fast schon zu nah an der Realität. Ich kann das jetzt auch so schlecht erklären, aber du weißt bestimmt, was ich meine. Ja. Es ist halt, also keine Ahnung, wenn wir jetzt, also man muss ja gar nicht mal den krassen Vergleich machen zu den alten Pokémon-Spielen. Nehmen wir mal Schwert und Schild. Schwert und Schild hatte sowas nicht. Nehmen wir mal Karmesin Purpur. Karmesin Purpur hatte auch Probleme in der Story, ohne Zweifel. Also auch gerade was die Auflösungen angeht von gewissen Dingen, ganz katastrophal. Also die Leute, ich kann auch schwer verstehen, wie Leute die Story von Karmesin Purpur wegen, oh, das ist ja ganz schön traurig mit Peppa, dann über einen grünen Klee loben, ohne die Kritikpunkte zu sehen. Aber diese krasse Systemaffirmativität ist wirklich unfassbar stark in Legenden ZA ausgeprägt, wo man wirklich Unternehmensstrukturen wie unantastbare und über jeden Zweifel, den das Spiel selbst aufmacht, erhabene Konstrukte präsentiert. Aber wie gesagt, da würde ich auch gerne noch meine eigene Podcast-Folge zu machen und da nochmal irgendwie im Kontext von gewissen Kritikmodellen, sage ich mal, im weitesten Sinne drauf eingehen. Aber es ist nicht hier kulminiert das Ganze auf jeden Fall auch nochmal sehr, sehr stark in dieser Szene. Und das sorgt dann dafür, dass, ne, weil unser Sidekick jetzt Firmenchef oder Firmenchefin, je nach ne, Entscheidung des Geschlechts am Anfang ist, gibt uns Alton oder Zita das Eternal Flower Floret. Und jetzt sind wir tatsächlich in dem Besitz von eben genau diesem Floret, was er auch, habe ich gar nicht gesagt, im Kampf gegen uns eingesetzt hat im Infinite Royal Turnier. Und das ist auf jeden Fall krass. Jetzt haben wir endlich das AZ-Floret, das, wonach sich die Pokémon-Fans schon so lange gesehnt haben, seitdem es in den Daten von X und Y damals drin war und nur mit Hacks und Cheats erhaltbar gewesen ist. Natürlich dann nicht transferierbar nach Bank und Home und so. Jetzt können wir es dann endlich besitzen. Ist aber schon krass. Aber auch da finde ich wiederum sehr, sehr cool, dass wirklich dass die Trainer-OT von AZ tatsächlich ist. Ne? Das ist wirklich das von AZ ist. 0001. Ja. Und auch das. Aber das ist schon, das finde ich auch schon sehr krass. Also ich bin ja nicht so dieser intensive Pokémon-Gamer. Also ich mache auch eigentlich nie meinen Pokédex voll, weil mir das einfach zu anstrengend ist. Ich habe da keine Lust drauf. Aber trotzdem hätte ich mir gerade auch, was die Geschichte um AZ ist ja hier in dem Game doch schon sehr emotional, also fand ich zumindest. Und dass es dann halt einfach nur so rübergeschoben wird zu uns, ist halt einfach so traurig, weil ich finde, das wird dieser ganzen Lore um dieses Pokémon und um diese traurige Geschichte jetzt um AZ, dass er halt verstorben ist, halt einfach nicht gerecht. Also wenn, dann hätte ich gesagt, hätte das vorher irgendwie an uns schon gehen müssen, so aus den Händen von AZ, aber jetzt nicht so über den Tisch geschoben so und gar nicht so richtig hingeguckt. So, bitteschön und tschüss. So, das ist halt so traurig in diesem Spiel. Das habe ich auch in Aufnahme, keine Ahnung, 5 oder 6 bestimmt schon gesagt oder vielleicht auch in jeder. In diesem Spiel fehlt einfach diese Liebe zu den Pokémon. Man kann nicht auf ihnen reiten, man kann sie nicht streicheln, man kann nicht mit ihnen picknicken oder sonst irgendwas. Alle Pokémon, die wir generell kriegen, also diese ganzen legendären, mysteriösen Blabla, haben wir ja eben auch schon gesagt, kriegt man so zugeschoben. Das ist so, das ärgert mich so. Ja. Ich mag diese ganze Lore in dem Spiel sehr, sehr gerne. Es gibt sehr viele Referenzen. Das macht so Spaß, das alles zu lesen, auch was die ganzen NPCs sagen. Aber dass so in einem Pokémon-Spiel mit den Pokémon umgegangen wird, ist so, das ist so ärgerlich einfach, frustrierend ein bisschen. Ja, tatsächlich, ich bin da auf einen Aspekt gar nicht eingegangen, den ich eigentlich erwähnen wollte. Und zwar bei den legendären Pokémon, Yveltal und Xerneas, ist es ja so, wie du ja auch schon gesagt hast, dass man die fangen muss. Und tatsächlich habe ich mir da einfach aus Spaß erlaubt, beide Pokémon einfach, um sie zu taunten, einfach um den random es wertlosesten, in Anführungszeichen, Ball zu nehmen, beide halt wirklich einfach in einem Pokéball zu fangen. Und erst im Nachhinein, also das habe ich dann so in dem Moment hier bei Xerneas und die Yveltal, ne, weil man ja quasi mit der Pistole auf die Brust, wenn man sie besiegt, dann, du musst sie fangen. Früher war das eine Challenge. Früher war, okay, krass, ich fange ein legendäres Pokémon nur im Pokéball, ich nutze keine Hyperbälle. Und inzwischen ist es eine, um ironisch mit dem Spiel umzugehen, ein Taunt gegen das Pokémon selbst. Und das wurde mir erst im Nachhinein bewusst, was da mental in mir selbst stattfindet und welche Abwertung, die das Spiel kommuniziert gegenüber auch legendären Pokémon, dann von mir dann automatisch in diesem Taunt den Pokémon gegenüber aufgegriffen wird, ironisch. Also, und das ist halt wirklich so dieses Tragische an dem Spiel. Auf einer storytechnischen Ebene ist es so dieses Wechselbad der Gefühle. Auf der einen Seite hat man so viele krasse Sachen und auf der anderen Seite, ja, was hat's denn jetzt eigentlich hier? Haben wir eine Auflösung bekommen zu Ange, Ange, dem Turm, den zweiten Turm von AZ? Nö, haben wir nicht. Das ist einfach da, hat funktioniert, wie es funktioniert hat. Oder auch nicht, keine Ahnung. Kaputt und das war's. Ja, aber auch, ne, in welcher Absicht da dieser Turm gebaut, so keine, es ist alles so gerusht. Also ich, an der Stelle, ich verweise immer wieder auf das Postgame in Anführungszeichen von Legenden Arceus, weil es halt die Story, letzten Endes war das Postgame nur, okay, Break und jetzt geht die Hauptstory weiter. Stringent. Und wir lösen alles auf. Und das und dieses Versprechen, was ja auch Legenden Arceus gut gemacht hat, macht Legenden ZA nicht. Es gibt noch eine weitere Sache, die also eine weitere Questline, die ich sehr, sehr cool fand, tatsächlich. Wenn wir nämlich Xerneas und Yveltal haben, also eine Hauptquestline, das ist jetzt die letzte Hauptquest, die wir hier quasi in der Besprechung noch haben. Und dann zufällig, das wird einem auch gar nicht gesagt, zufällig zum Hotel zurückgeht, dann begegnet man nochmal Flordelis. Dort startet dann eine Questline, die auch noch ein paar Fragen klärt, von denen ich nie gedacht hätte, dass Pokémon sie jemals so in dieser Form anfasst. Und zwar, ne, wir wollen in das Hotel reingehen und Flordelis hält uns quasi auf, fordert uns zum Kampf heraus. Und dort sehen wir dann tatsächlich das erste Mal, wie Flordelis sein Auge öffnet. Sein Auge, was er bisher zugehalten hatte. Und es ist einfach blind. Würde ich sagen. Also so würde ich es jetzt beschreiben. Ja, ist halt die Frage, ob das jetzt so in dieser Form, also was mit seinem Auge passiert, was mit seinem Auge ist, weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass es da irgendwelche Special-Fähigkeiten hat, aber es wird auch nicht thematisiert. Was ich ganz cool fand, ist, dass in dem Kampf gegen Flordelis, also er hat halt seine Pokémon von damals und entsprechend halt auch seinen Mega-Garados. Und wenn er seinen Mega-Garados megern will, gibt es eine kleine Sequenz, wie er quasi aus der Innentasche seines Mantels einen Ring herausnimmt. Das ist der Mega-Ring, also der Ring mit dem Schlüsselstein, den er früher getragen und genutzt hatte. Und den dann quasi nutzt, so ein bisschen als ein Relikt aus seiner Vergangenheit wieder rausholt. Das fand ich ist eine ganz coole Referenz. Und irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, wann das war, ich will es trotzdem noch mal erzählen, weil ich das nämlich nicht so auf dem Schirm hatte und irgendwie nicht wusste, dass das F, wie er sich ja jetzt scheinbar nennt, weil es steht halt, es ist und bleibt ein F, wenn wir den Charakter sehen und er mit uns spricht, es ist immer ein F, wird für mich wahrscheinlich jetzt auch immer F bleiben und dann nur noch in Klammern Flordelis, dass das jetzt quasi theoretisch unser neuer AZ ist, weil er jetzt irgendwie auch 3000 Jahre lebt. Und genau. Ich wusste das halt nicht, aber klar, irgendwie logisch, weil er hat ja genau das Gleiche getan wie AZ damals. Er hat auch diese Waffe benutzt, bla bla bla. Also das ist irgendwie schon sehr, sehr interessant. Und da hätte ich jetzt irgendwie gerne mehr in der Zukunft auch, also mehr von dem Charakter, na, ich weiß nicht, eigene Story. Also ich bin sehr gespannt, was da noch hoffentlich kommen wird über, also um den Charakter. Ja, und das sind auch wieder diese Sachen, also ich hatte ja gesagt, die, also inhaltlich, storytechnisch ist das Spiel irgendwie so auf der einen Seite gerusht und lieblos, auf der anderen Seite ist ja schon, das sind ja auch Sachen, die ich in den frühen Tagebüchern oder in den ersten Auftritten von Flordelis schon gesagt hatte, dass ja diese Parallelen sich auftun zwischen Flordelis und AZ. Das hatte ich damals gesagt in den Tagebüchern, Flordelis funktioniert hier oder F funktioniert hier wie so ein AZ-Charakter damals in X und Y, der hat halt einen ähnlichen Kleidungsstil, auch so ein bisschen lumpig und so weiter, und der kommt dann plötzlich an, gibt irgendwelche rätselhaften Worte von sich und so weiter, die tief mit der Mythologie und so weiter verwurzelt sind, und dass das dann tatsächlich auch nochmal weiter aufgegriffen wird und dass da diese Parallelen, diese optischen und funktionalen Parallelen des Charakters tatsächlich darauf hinauslaufen, dass er der neue AZ ist. Insofern das, ich springe jetzt mal ein bisschen vor, es geht dann darum, okay, Zygarde kommt an, Zygarde will uns herausfordern, also nach dem Kampf, nachdem wir Flordelos besiegt haben, und wir sollen uns dann quasi in dem Wildsektor 20, der da quasi unter dem Prismaturm, also um den Prismaturm, aber halt quasi das Treffen mit Zygarde unter dem Prismaturm stattfindet, sollen wir uns mit Zygarde treffen, mit dem 10% Zygarde. Bang, bum, bam, wieder ein Megamanie-like Kampf, aber den Kampf mochte ich tatsächlich sehr, sehr gerne, weil er das erste Mal wirklich kreativ war. Also das war das erste und einzige Mal, okay, jetzt springe ich so ein bisschen hin und her, ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus, aber um den Gedanken hier mal zu verenden zum Kampf gegen Zygarde, ich fand den sehr, sehr, sehr cool. Ich hatte ja bei den Megamanie-Kämpfen sehr, sehr stark kritisiert, dass die alle sehr, sehr ähnlich sind. Wenn du einen Megamanie-Kampf gemacht hast, hast du alle gemacht. Und gerade die Bosskämpfe aus Legenden Arceus, die waren sehr viel abwechslungsreicher. Vergleich ein Drissella, ein Hisui Drissella im Bosskampf mit einem riesengroßen Arctilas, mit einem Axanthor, mit einem, oh Gott, wen gab es denn noch? Mit einem Dialga oder Palkia am Ende. So, oder mit Hisui Elektroball, dem Kampf. Das war eine riesengroße Spannbreite, habe ich damals in den Tagebüchern schon gesagt. Hier waren die Megamanie-Kämpfe alle echt immer Variations on a Theme, immer dasselbe, immer dasselbe, immer dasselbe. Und jetzt hier mit Zygarde ist es so, dass das erste Mal wirklich so ein bisschen Kreativität Einzug hält. Zum einen haben wir eine eigene Kampfmusik, zum anderen haben wir drei verschiedene Phasen. Einmal die 10%-Phase, die 50%-Phase und die 100%-Phase. Also Zygarde verwandelt sich immer in diesen ganzen Phasen in die jeweils nächste Form. Ich hätte mir gewünscht, dass nach der 100%-Phase noch die mega 100%-Phase kommt. Das wäre auch nochmal der Einzige, der sich das wünscht. Na, ich mag ja auch die Mega-Form. Tatsächlich habe ich ja auch in dem vergangenen Tagebucheintrag auch hoffentlich nachvollziehbar ergründet. Aber genau, und das war das einzig der einzig kreative Bosskampf, aber auch in dieser Kreativität und Kniffligkeit ist er nicht vergleichbar mit Volo oder dem Kampf gegen Arceus, da in Legenden Arceus. Aus einer konzeptionellen Ebene schwierig. Aber jetzt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Monolog ist gleich off. Nachdem wir Zygarde besiegt haben, können wir es fangen. Auch ein garantierter Catch wieder. Ne? Wir können uns einen Ball aussuchen. Fun Fact, ich habe den Kampf. Ich weiß gar nicht, ob ich das dir erzählt habe. Aber nachdem ich diesen Kampf das erste Mal gemacht habe, ne, also das letzte Tagebucheintrag, dann bin ich wieder nach Hause gefahren und jetzt bin ich wieder hier bei dir offensichtlicherweise. Du sitzt mir gegenüber. Hi. Und deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich es dir erzählt hatte, aber ich hatte diesen Bosskampf zweimal gemacht. Einfach, weil ich mich verklickt hatte und Zygarde mit dem falschen Ball gefangen habe. Und ich dachte mir, nee, der Ball sieht hässlich aus. Ich hatte Zygarde mit einem Nestball gefangen. Ich dachte mir so. Aber ist der nicht so grünlich? Der ist grünlich. Aber ich dachte mir dann, der Finsterball passt besser. Und dann dachte ich mir, okay, ja, fuck off, ich mach den Scheißkampf nochmal. Habe ich dann nach dem Fang direkt ausgemacht, nochmal neu. Aber ja, nochmal zu diesem Punkt jetzt. Wir haben dann Zygarde gefangen. Wir geben dann eine Fist-Schnauzen-Bump und dann kommt Flordelis um die Ecke und gibt uns Dinge. Und auf diese Sachen wollte ich jetzt eigentlich in diesem großen Exkurs nochmal hinaus, weil die sind wirklich krass, die er hier droppt. Wir bekommen, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst, aber wir hatten in den Alola-Spielen, Sonne, Mond und Ultrasonne, Ultramond, hatten wir ja auch Zygarde, oder? Und das war ja ein Relikt auf einer produktionellen Ebene, ein Relikt daraus, dass der Z-Teil verworfen wurde. Also dieses 10% Zygarde und das 100% Zygarde und die Zygarde-Zellen und das Sammeln der Zygarde-Zellen und der Zygarde-Würfel und all das, das sind Dinge, die nicht in X und Y eingeführt wurden, sondern in Sonne, Mond und Ultrasonne, Ultramond. Eben weil Z gecancelt wurde und Game Freak dann diese ganzen verworfenen Konzepte in Sonne Mond übertragen hatte, um sie nicht komplett zu verlieren. Und wir bekommen hier erstmalig eine In-Universe, In-Story-Erklärung dafür, was überhaupt Zygarde, das legendäre Pokémon von X und Y von der Carlos-Region überhaupt in Alola gemacht hat. Weil da gab es bisher keine Antworten und ne, im Dialog, wir haben Zygarde gefangen, gefisst oder geschnauzbammt und da haben wir es dann, dann kommt Flordelis und gibt wirklich sehr, sehr viel Infos, weil Zygarde nach den Ereignissen von den Carlos-Spielen, nach dem Zünden der ultimativen Waffe von, oder dem Versuch, die ultimative Waffe zu zünden in X und Y, dass Zygarde da geholfen hat, Flordelis gerettet hat, umstehende Pokémon gerettet hat und so weiter, das hat, also was wir alles nicht gesehen haben im Spiel, das hat Zygarde so viel Kraft gekostet und so viel Energie gekostet, dass Zygarde in einen Regenerationsmodus gegangen ist und seine Zellen in eine entfernte Region hinweg gebracht hatte. Und deswegen können wir nur das 50% Zygarde in X und Y fangen und deswegen können wir die Zygarde-Zellen in Alola finden, weil Alola quasi ein sicherer Zufluchtspunkt für diese Zellen war, die... Urlaub. Ja, genau. Zygarde hat Regenerationsurlaub und brauchte dort jemanden, um die Zellen zusammenzusetzen. Und damit wird quasi indirekt auch die Journey oder diese Mini-Aufgabe aus den Alola-Spielen referenziert. Endlich haben wir eine Antwort darauf, was Zygarde in Alola gemacht hat. Urlaub. Er hat sich regeneriert und musste seine Zellen sammeln und die Alola-Protagonisten haben dabei geholfen. Und was auch ganz interessant ist, ist, dass hier erwähnt wird, dass dieser Angriff im Kampf zwischen dem Ange Floet und dem 100% Mega Zygarde, dass dieser neue Angriff, der dann da kam mit der Kanone, Flordelis erinnert an die Z-Attacken in Alola. Das hat er nämlich da auch gesagt. Was sehr, sehr interessant ist, gerade wenn man sich vor Augen hält, was zuvor gesagt wurde, dass Zygarde ja dort in Alola war, um zu regenerieren und dass dann dort die Ereignisse von Alola mitbekommen hat, offensichtlicherweise. Und dass da vielleicht irgendwie eine Verbindung bestehen könnte zwischen Zygarde und Necrozma, von dem ja die Z-Attacken kommen. Das war ein Urlaubssouvenir. Ein Urlaubssouvenir, ach Gott, ey. Ah. Ich könnte jetzt was sagen, aber da greife ich einer zukünftigen Miauzgener-Folge vorweg oder einer Miauzgener-Noisegate-Folge vorweg. Da wird dann auch mal wieder was kommen. Und zwar die große, ich habe mir, das teaser ich jetzt schon mal an. Ich habe mir vorgenommen, eine Podcast-Episode zu machen, in der ich alle kleinen und großen, noch so kleinen, noch so großen Referenzen, die in Legenden ZA gemacht werden, auf andere Pokémon-Spiele und auf die Pokémon-Lore und Story an sich, in einer Folge hörbar bündel. Deswegen haltet die Augen und Ohren, vor allem die Ohren offen, in Richtung Miauzgener Noisegate. Und genau, hier wird dann, oh, das ist ein ellenlanger Monolog. Sorry, dass du so wenig zu Wort kommst gerade. Ich mach Urlaub. Wir machen jetzt gleich alle Urlaub, ne? Wir gehen jetzt alle in die Alola-Region. Nee, und jetzt wird hier nochmal konkret gesagt, dass Flordelis 3000 Jahre lebt, denn er stellt die Frage in den Raum, ja, was er in den nächsten 3000 Jahren macht, ne? Und ich finde das, also implizit kommuniziert das Spiel wirklich sehr, sehr viel coole Sachen. Zuvor hat ja Flordelis auch noch gesagt gehabt, dass er mit AZ sich ausgetauscht hat und so und wie, also in einem vorherigen Dialog mit AZ, mit Flordelis haben wir erfahren, dass er AZ sprechen möchte und ihn mal fragen möchte, wie es ist, 3000 Jahre lang zu leben und das hat er wahrscheinlich gemacht und sich mit AZ ausgesprochen. Ich hoffe, dass da vielleicht irgendwann mal eine coole Anime-Special-Episode kommt, wo wir dann das so Pokémon Generations oder so mäßig, wo wir dieses Gespräch dann sehen, weil ich glaube, dass dieses Gespräch sehr, sehr cool war und Flordelis verabschiedet sich mit den Worten, dass er sich sicher ist, dass wir uns, also ne, er uns als Protagonisten hier dieses ZA-Spiels nicht mehr wiedersehen wird und dass er jetzt mal schauen wird, wo seine Reise weitergeht. Wir machen jetzt quasi alle Urlaub, weil wir können wir uns ja auch leisten, wir haben ja jetzt noch 3000 Jahre Pokémon-Content vor uns, nicht? Ja, ich hoffe mal sehr, dass es ähnlich ist wie in Omega Rubin Alpha Saphir, wo dann immer wieder so kleine Verweise auf AZ dann eingestreut wurden, dass das jetzt hier mit Flordelis gemacht wird. Ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt das groß aufgemacht wird. Oh, Flordelis oder F wandert durch die Welt und dann ignoriert wird. Das wäre schade. Wie so eine heiße Kartoffel fallen gelassen. Ja, das wäre richtig kacke. Ich glaube, dann machen wir noch mal eine Podcast-Folge, wo wir dazu aufrufen, dass wir alle mal der Pokémon Company schreiben, was das soll, wenn das so kommt. Weil das ist doch auch kacke. Wir können doch nicht so ein Story-Arc da aufmachen und wenn es gefühlt nur so nebenbei ist und dann, aber es ist ja eine riesengroße Sache eigentlich und das dann so fallen lassen. Also bitte, Leute, nee, das, so funktioniert das nicht. Ihr dürft keinen Urlaub machen, ihr müsst so Spiele und Content produzieren. Aber apropos fallen gelassen. Also ich finde, die Story, also um jetzt mal, wollen wir in die Bewertung gehen? In die, um einen abschließenden Talk nochmal über das Spiel an sich mit all den Features, mit all den Funktionen und so weiter? Oder gibt es noch irgendwas, irgendeinen konkreten Aspekt, auf den du nochmal hinaus möchtest? Nö, wenn du nichts anderes hast, dann können wir das machen. Dann würde ich jetzt nämlich das aufgreifen, wie gesagt, fallen gelassen. Wo uns das Spiel nämlich fallen gelassen hat, das hatten wir schon erwähnt. Ich glaube, den Bereich ziehen wir mal vor. Ist der Story-Aspekt große, große Ambitionen? Also das Spiel, noch bevor es gestartet ist, hatte es ja das von mir schon mehrfach erwähnte Z-Versprechen, also eine Wiedergutmachung zu sein für den verworfenen Z-Teil damals, und gewissermaßen wurde dieses Versprechen auch erfüllt. Und ich habe das Gefühl, dass all diese Dinge, die, also wo man aus der Schublade bei Game Freak mit den verworfenen Z-Konzepten, die man dann jetzt hier eingebaut hat in das Spiel, dass diese Dinge halt auch wirklich gut funktionieren. Nur die neuen Dinge, die Game Freak hier reingeschrieben hat, storytechnisch, die dann mit diesen verworfenen Aspekten einhergehen und eingebaut werden, wie jetzt beispielsweise hier mit der vermissten Person von unserem Sidekick oder verschiedenen anderen Aspekten, wo dann nicht ganz aufgeklärt wird, was hat das denn jetzt mit dem Turm auf sich? Ja, ist jetzt einfach so, was hat denn jetzt die Quasar Corporation gemacht? Ja, ne, wo, was ist denn jetzt mit der Arena passiert? Wo ist denn der Citro? Okay, das war jetzt nicht storyrelevant, aber man kommt nicht drum herum um dieses Thema, wenn man um den Prismaturm spricht, Herrgott. Deswegen ist es halt so ein Für und Wider. Auf der einen Seite so cooles Build-up und viele Mysteries, und auf der anderen Seite werden diese Mysteries fallen gelassen wie heiße Kartoffeln, und wir als Leute, die denn da mitfiebern, ja letzten Endes auch. Ja, das stimmt. Ich wäre ja auch super gerne mal in diesen Prismaturm reingegangen und hätte ihn mir gerne mal von innen angesehen. Vielleicht hätten wir dann auch Citro getroffen. Ich hatte irgendwann mal zwischendurch gesagt, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast, also in den Tagebüchern erwähnt hatte oder nur so außerhalb, dass ich so teilweise gedacht habe, oder dass es auch ganz witzig wäre, wenn Citro irgendwie der Bürgermeister wäre von Illumina City. Irgendwie haben die beiden mir auch ein bisschen gefehlt, weil zu denen habe ich doch irgendwie so eine kleine Verbindung durch den Anime. Ich mochte die Staffel sehr, sehr gerne. Deswegen fehlt mir das so ein bisschen. Ja, und bei dem, was du gesagt hast, kann ich dir auch nur zustimmen. Aber da, wo ich dir wahrscheinlich auch zustimmen werde, ist der Umgang, und da gehe ich mal zum nächsten Aspekt, der Umgang mit der Spielmechanik, die erstmal cool ist. Also es sind wirklich coole Neuerungen in der Kampfmechanik. Es fühlt sich so ein bisschen mehr an wie Pokémon-Kämpfe im Anime. So dieses klassisch rundenbasierte wird aufgebrochen und so weiter. Aber es ist halt einfach etwas, was ich immer, also es macht ab einem gewissen Punkt, das ist ja auch unser Erlebnis dann letzten Endes gewesen, es macht, finde ich, kein Spaß, die Spielmechanik als Spielmechanik zu erleben, sondern es war halt immer, unsere Motivation war halt immer daran gekoppelt, oh, lass uns mal erfahren, wie es in der Story weitergeht. Dadurch, dass dann die Story uns dann halt auch fallen gelassen hat, ist dann dieses Endergebnis, was wir dann da auch so an diese ganze Wirkerwartung von Legenden ZA haben, irgendwie so ein bisschen schwierig, weil, also das Spiel macht halt nichts aus dieser Dynamik der Kämpfe, weil es immer wieder dasselbe ist. Wir haben ja auch, wie gesagt, die Abwechslung der Bosskämpfe hat gefehlt. Es war auch immer so, gut, dann springt er halt raus und castet einen Strahl von oben. Aber wo ist die Varianz? Wo ist das Kreative? Es war halt immer dasselbe Yu-Gi-Oh! Reich der Schattenfeld, in dem man sich bewegt, wo die Bosse halt immer wieder denselben Schmuh gemacht haben. Die Kampf, also ne, immer wieder kämpfen, ja, ne, da kannst du ein Lied von singen, dass das auch irgendwann zu den Ohren raushängt, aber mir ja ganz genauso, ne? Also nachdem man dann angehalten wird, dieses Infinite Royale zu machen, und dann, es hieß nochmal 15 Mal Nachtsession, 15 Mal so Kämpfe in diesem Turnierformat, ja, oh Gott, ne? Also, und da die Krone setzte dann quasi die Secret Mission auf, die man dann bei 20 Kämpfen bekommt, die Side Mission, wo es dann auch nochmal ein kleines Mini-Turnier gibt. Also es ist, dadurch, dass in den Kämpfen und um diese Kampfmechanik herum keine wirkliche Varianz, keine Variation, kein Spiel, keine Kreativität existiert, läuft sich das wahnsinnig schnell tot. Ja, und eine Sache, die du, glaube ich, noch gar nicht erwähnt hast, weil wir da auch, oder du noch nicht so weit warst und ich wahrscheinlich da auch nie hinkommen werde, weil ich keinen Bock habe auf diesen Entschuldigung, aber Mist ist ja die 1000 Kämpfe für den Schillerpin. Es waren 1000, ne? Ja, das stimmt. Es ist der reinste Wahnsinn, dieses Spiel. Also ich habe es ja, ich wiederhole mich, ich weiß, aber es liegt mir irgendwie auch am Herzen. Ich habe es ja schon öfters erwähnt. Dieses Spiel ist immer nur kämpfen, kämpfen, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Jeder will mit dir kämpfen. Teilweise wollen sie auch 5 oder 6 oder 7 Mal mit dir kämpfen. Jeder will mit dir kämpfen immerzu und du rennst eigentlich in diesem Spiel nur von Kampf zu Kampf und immer so weiter. Und wie gesagt, dieser wer macht denn 1000 Kämpfe? Das ist ja. Und du musst ja jedes Mal zwischendurch dann gucken, okay, wie weit bin ich jetzt? 233, okay, jetzt bin ich bei 498, okay, jetzt bin ich bei 600. Ey, das ist doch super zum, also ja, dafür ist halt dieses ZA Royal nicht schlecht, aber du musst dir halt davor natürlich auch diese ganzen Tickets noch verdienen. Die zählen ja sicherlich auch die Kämpfe dann und dann machst du den Hauptkampf noch und nee, das ist einfach nicht so meins. Also ja, die Kampfmechanik an sich finde ich auch cool, so ist es nicht. Es ist so ein bisschen realer oder du hast vorhin gesagt Anime-Richtung like so, ne? Aber es ist auch, also dadurch, dass so keine richtige Abwechslung da ist, weil ich finde die Nebenmissionen hat man auch relativ gut nachher so abgearbeitet. Vielleicht hätte ich mir da einfach ein bisschen mehr Zeit lassen müssen oder mich mehr darauf konzentrieren müssen. Ich weiß es nicht, aber dieser große Bereich mit den Kämpfen, da kommt man ja halt einfach nicht drum rum und das ist einfach nervig. Ja. Wo du den Schillerpin angesprochen hast, auf das Thema möchte ich auch nochmal eingehen. Also mein Ziel ist es ja, das Spiel zu 100%, also jede Nebenmission, die ganzen Magnolia-Quests. Ich habe auch schon einen kompletten Living-Dex innerhalb des Spiels, den ich jetzt auch sowieso brauche für Pokémon Home, um dann den Software-Dex dort freizuschalten. So, also alles, was mir jetzt noch fehlt, sind die Nebenquests und so weiter. Ne, und da zum Thema Schillerpin, also ich habe nichts dagegen. Ganz im Gegenteil, ich begrüße es sehr, wenn der Schillerpin schwer zu erreichen ist. In anderen Spielen war es sehr, sehr viel schwerer, den Pokédex voll zu bekommen. Und hier muss man gar nicht meinen 100%igen Pokédex haben, um den Schillerpin zu besitzen und freizuschalten. Und diese 1000 Kämpfe sind nerviges Grinden. Eine solche Aufgabe wäre per se nicht schlimm. Das Problem, warum meiner Ansicht nach diese Aufgabe sehr, sehr schlimm ist, ist einfach der Grund, dass dieses infantile, und ich kann auch kein anderes Wort benutzen, infantile, dumme, sinnentleerte immer und immer wieder stumpf sich dieser Kampfmechanik zu stellen und sich immer wieder durchzuprügeln und nochmal kämpfen und nochmal kämpfen und nochmal Turnier und hier nochmal und hast du nicht gesehen, dass das dann quasi einfach, also diese Aufgabe, 1000 Kämpfe für den Schillerpin zu machen, schließt sich ja wirklich in maximaler Radikalität dieser Monotonie an und das ist das Problem. Also wäre diese Aufgabe, 1000 Kämpfe zu machen, 1000 Mal irgendwas anderes als kämpfen, wäre es immer noch nerviges Grinden, aber halt nicht kritikwürdig, weil man sich den Schillerpin ja auch erarbeiten soll und das auch was Besonderes sein soll. Aber dadurch, dass man nur, okay, kämpfen, kämpfen, kämpfen, hier nochmal Turnier, da nochmal Turnier, Nachtsession, Tag, Nachtsession, Tag, Nachtsession hier und nochmal Punkte sammeln, dass man das immer wieder macht, dadurch ist das mit diesen 1000 Kämpfen halt wirklich einfach die Krone auf dem Eisbecher der Monotonie, die dieses Spiel zu bieten hat. Apropos Monotonie, die Nebenmission, ich möchte da auch noch mal einen Fokus jetzt mit dir drauf legen. Du hast ja schon ein bisschen erzählt von den Nebenmissionen, die du jetzt auch noch im Postgame gemacht hast. Ich habe, was die Nebenmission angeht, in einer Ecke der Karte angefangen. Die Stadt ist ja kreisrund und mich wie so eine Uhr durchgearbeitet, sodass es quasi bei mir nur noch so ein Pizzastück voller Aufgaben ist. Sieht auch ganz witzig aus, aber dabei ist mir aufgefallen, dadurch, dass ich sehr, sehr fokussiert diese ganzen Nebenquests der Reihe nach auch und vor allem auch nach Location sortiert durchgemacht habe, ist mir aufgefallen, auch wie monoton teilweise diese Nebenquests sind, weil dann hast du halt 10 Quests, die da so sind, hey, kennst du schon die Attacke so und so? Kämpf mal gegen mich. Dann so. Ich hätte es gedacht, noch mehr Kämpfe, juhu. Kennst du schon Abgangsbund? Kennst du schon Reflektor und Lichtschild? So, ich denke mir, so Quest Nummer 70, 71, keine Ahnung, die dann irgendwie so Tutorial-mäßig sind. Hey, kennst du schon, weißt du schon, wie man Bären einsetzt? So, ne? Ja, stimmt. Mhm. So, und die sind dann quasi in Ecken der Karte, wo, also es ist halt auch alles nicht so wirklich durchdacht, was diese Nebenquests angeht. Viel ist halt auch dann sehr, sehr ähnlich. Es gibt ein paar nette, also ich glaube, die Nebenquests, an die wir beide sehr, sehr gerne denken, ist zum Beispiel die mit dem Lichte, mit dem kleinen Jumpscare und so. Ja, die war witzig und süß und auch ein bisschen gruselig, fand ich. Oder auch hier mit dem Igamaru und so, wo du immer wieder Oh, das war ein bisschen nervig, aber auch witzig. Aber auch witzig, ja. Und die mit Froxy fand ich eigentlich auch ganz cool. So, ja. Das hat so ein bisschen, das war so ein bisschen abgezielt auf die Pokémon, so eine kleine, so charakterlich auf die Pokémon angepasst, fand ich. Das war schon cool. Ja, und dann auch so noch Quests, wo es dann irgendwie darum geht, also ne, wir haben ja hier keine Reit-Pokémon. Früher gab es in Illumina City halt den Chivrum-Service, auf dem man, ne, wo man auf einem Chivrum reiten konnte und so, dass dann auch so diese Story-Sachen eingebunden werden, dass man sagt, okay, hier haben wir jetzt quasi eine Quest, die darum geht, was machen eigentlich die Chivrum und so, der Chivrum, ja, Urlaub. Und oder halt eine Quest, wo jemand auf einem Dach ist und in X und Y gab es ja die Flugkämpfe, wo man halt nur fliegende Pokémon gegeneinander einsetzen konnte, war ein witziges, kleines, total nischiges Feature im Spiel damals. Und da gibt es jemanden, der findet, dass es schade ist, dass es keine Flugkämpfe mehr gibt und in Reminiszenz daran will er dann nur mit Flug-Pokémon gegen uns kämpfen und so. So kleine, also wo man schon so ein bisschen eine Extrameile geht oder vielleicht ne, sogar auch ein bisschen mehr eine Extrameile im Fall von Froxy und so, wo man so ein bisschen mit all dem spielt. Aber auch die Nebenquests finde ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, im Großen und Ganzen auch wahnsinnig repetitiv und stehen nicht im selben positiven Licht wie die Nebenquests aus Legenden Arceus. Ja, die schlimmsten Nebenquests sind die in den Restaurants, ne? Sind das, glaube ich, wo man diese Kampfmenüs, heißen die, glaube ich, machen muss, wo man dann das baut, glaube ich, irgendwie auf. Bei dem einen Restaurant sind es 3 Kämpfe hintereinander, bei dem anderen sind es irgendwie 10. Das ist halt so nervig. Also alle diese Kampfquests hätte man als Nebenquests halt für mich auch hätte sein lassen können, weil teilweise muss ich jetzt irgendwie zusehen, dass ich einen Raichu und oder Pikachu auf Level, keine Ahnung, wie viel booste mit guten Attacken, damit ich da nur mit dem Tier im Team eben ein anderes Pikachu oder Raichu dann besiegen kann, muss. Vor allen Dingen finde ich es ein bisschen blöd, gerade bei diesen beiden Pikachu-Quests zum Beispiel. Warum muss ich denn immer gewinnen? Also warum darf ich nicht auch mal verlieren? So, vielleicht ist mein Pikachu halt einfach nicht besser. So, das finde ich halt auch so ein bisschen doof, weil es wird dann so gesagt, ja komm, lass uns testen, welches besser ist und so. Und ich finde ja offensichtlich, ich glaube beim Raichu ist es so, ne, das ist ja das Alola-Raichu, gegen das man kämpfen soll. Das kann, glaube ich, Schaufler. Das ist ja schon Pikachu konnte das. Oder Pikachu. Das ist ja schon auch eine gute Attacke. Und also, warum kann nicht der Gegner auch mal einfach gewinnen? So, warum muss ich so lange diese Pokémon trainieren, bis ich halt besser bin oder vielleicht überlevelt oder so, damit ich das andere Tier da abschlachten kann, so ungefähr. Das ist halt so schade einfach. Irgendwie fand ich das doof. Keine Ahnung, vielleicht geht es auch nur mir so, aber. Ja, und das ist, ja genau, da hast du schon recht. Aber ich konzentriere mich so ein bisschen, also ich bin mental so ein bisschen bei den ganzen guten Quests, wie ich schon vorhin gesagt habe, mit Felinara oder auch die weirden mit dem Stern, nee, Stami war es. Ja, die habe ich so für mich in mein Herz geschlossen, beziehungsweise die assoziiere ich so mit dem Spiel, damit ich wenigstens irgendwas daran schön finde. Jetzt will ich aber nicht dir da in die Suppe spucken. Hast du. aber ich muss es leider tun. Ich habe ja die ganzen Nebenquests noch nicht komplett durch. Du ja stand jetzt auch noch nicht. Aber ich habe mich spoilern lassen, was passiert, wenn man alle Nebenquests gemacht hat. Und ich hatte dir den Spoiler auch schon ausgesprochen gegenüber. Und ich weiß noch deine Reaktion, als ich dir dann gesagt habe, hey du, ne, dreimal darfst du raten, was passiert, wenn man alle Nebenquests hat. Dann war deine Reaktion, nischt. Ja, und genauso ist es. Und das ist auch so, man reißt sich da den Arsch auf dafür, dass dann irgendwie jeder mit seinem Kampf und jeder Depp seine Drecks-Reflektor-Lichtschild-Attacke präsentieren kann und jedes Pikachu in Grund und Boden gestampft wird und so. Man stellt da im Namen von der fucking Matière Lebel-Detektei, stellt da die ganze Stadt zufrieden und man bekommt nicht mal, und das finde ich wirklich sträflich, nicht mal ein eine kurze Cutscene mit ein, zwei Textboxen Sonderdialog, wo gesagt wird, Dankeschön. Von Mathia, ne? Ja. Also im Prinzip, im Großen und Ganzen können wir sagen, ich weiß nicht mehr, wieso weshalb wir jetzt in Illumina City gekommen sind, aber ich glaube, es war, Achtung, Urlaub! Und das gehe ich jetzt machen, weil ich mache jetzt Urlaub auf Alola, da gefällt es mir besser. Ja, das stimmt. Ja, ansonsten das Thema Performance, Grafik, da sind wir ja auch schon an angegebenen Stellen in den Tagebüchern drauf eingegangen und so weiter. Am Anfang waren wir noch, auch was die Grafik, als man dann erstmal in die Lumina City angekommen ist, da waren wir noch erstmal so, oh ja, voll krass, voll cool und so weiter. Aber jetzt muss ich sagen, ich bin, wenn ich diese Optik von dem Spiel sehe, werde ich da irgendwie müde vor. Also es ist irgendwie, es kann auch sein, dass es das stumpfe, sinnentleerte, hirnentleerte Grinding ist, was mir da noch in den Knochen steckt. Aber auch die ganze Ästhetik des Spiels und dass da wirklich auch nach diesem großen ersten Wow-Effekt da auch gar nichts weiter dann groß kommt, sorgt für so eine gewisse Überdrüssigkeit, die man dann mit Legenden etc. empfindet. Ja, nee, ich glaube, das ist so. Und kannst du dich noch dran erinnern, weil wir ja auch gerade die Nebenquests abgearbeitet haben oder drüber gesprochen haben, eine Nebenquest geht nochmal in dieses eine einzige Gebäude, was man außerhalb der Pokémon-Zentren und so betreten kann. Da geht's nochmal rein, wo wir wie heißt nochmal die Gruppe um Korossio-Clan? Genau, den Korossio-Clan, wo wir da diese Gengar oder Geister... Da geht's nochmal rein. Da geht's... Jetzt habe ich dich gespoilert, Entschuldigung. Aber da passiert auch nicht mehr so viel. Da geht's nochmal rein. Witzigerweise wird diese Geschichte aber noch fortgesetzt. Das fand ich ganz niedlich. Aber das sage ich jetzt nicht, damit du es noch selber spielen kannst. Da geht's noch einmal rein. Und ich bin, wie gesagt, ich habe das ja gemacht und ich stand so vor diesem Gebäude und dachte mir so, nee. Also es sieht aus, als wenn ich jetzt hier gleich, wenn ich im Game wäre und ich würde meine Hand ausstrecken und würde nach dem Griff der Tür greifen, als wenn ich einfach nur meine Hand an Pappe stoßen würde. So sieht es aus und das ist so, so schade. Die Stadt wäre einfach so viel lebendiger, wenn diese ganzen Gebäude nicht einfach nur aussehen würden wie so Pappaufsteller. Und dann kann man da auch noch reingehen? So da, also das Hotel ist ja auch nicht besser. Ne? Ich glaube so, dass ich weiß gar nicht mehr, ich kann mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern, das Hotel an sich, doch, das war auch platt. Das war auch platt. Außer die Treppe, ne? Das war in Ordnung. Und dann das, was drumherum ist, ich finde es sowieso komisch. Ich glaube, das haben wir nie so gesagt, dass das Hotel, das sieht aus, als wenn es in irgendeinem random Hinterhof gebaut worden ist, weil ringsherum sind halt wirklich einfach Wände und andere Häuser und Fenster. Und inmitten, also es schließt ja nicht mal an zu dem Gebäude, was dahinter steht. Es steht wirklich einfach nur so in der Mitte und es ist einfach nur alles wie aus Pappe. Und das ist einfach so schade. Und ich glaube, das macht auch einfach vieles kaputt. Was ich auch noch blöd fand, was ich dann durch verschiedene, ich glaube auf Instagram Videos oder auch Memes oder sowas gesehen habe, ist, was ich dir auch schon gesagt hatte, dass es die Rollschuhe nicht mehr gibt. Das wäre ein viel geilerer Weg, von A nach B zu kommen. Und dann stellt euch vor, ihr habt da diese Rollschuhe, ihr fahrt da umher und könnt euch so ein bisschen währenddessen umschauen. Euer Pokémon läuft vielleicht noch neben euch her und könnt da so ein bisschen, weiß ich nicht, auf dem Balkon da sitzen die Daitiri oder so. Das wäre halt einfach so geil und es ist so schade, da schließt sich der Kreis wieder, dass uns einfach diese Liebe genommen wird, die man früher eigentlich in Pokémon-Spielen auch gesehen oder gespürt hat, die jetzt einfach fehlt. Ne? Es fehlt einfach sehr, sehr viel Liebe, finde ich. Und ja, es ist halt einfach, das macht das kaputt, das Spiel so und die ganzen Kämpfe. An den Stellen, wo das Spiel gut ist und punktet und auch wieder Liebe hat, wird das direkt wieder konterkariert mit dem Fehlen von eben genau der Liebe zum Detail. Und das ist halt erstmal so ein großes Wow und oh krass und alles neu, alles anders und man muss auch erstmal die Kampfmechanik lernen und so weiter. Aber es ist halt wirklich, man hat das ja auch über die Tagebücher hinweg dann, glaube ich, ganz gut protokolliert, so unsere Entwicklung von wegen so, ja, cool und oh krass und wow und dann so, ab irgendeinem Punkt, ja, da müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen, so, ne? Auf irgendwas, was du sagst, wollte ich noch gerade hinaus. Die Rollschuhe? Die Rollschuhe. Viel von dem, was uns fehlt hier, auch gerade am Anfang, in einem der ersten Tagebücher hattest du erwähnt, dir fehlt es, dass man nicht mit den Pokémon interagieren kann, sie nicht streicheln kann und so weiter. Und das fühlt sich irgendwie falsch an, weil die sind so ein bisschen wie Phantome, mit denen man irgendwie so, durch die man durchgeht, mit denen man da irgendwie keine Berührungspunkte haben kann. Viel wirkt, und das ist jetzt auch ein Aluhut, den ich aufhabe, viel wirkt gerade auch hinsichtlich des DLCs so, als ob man am Ende, nachdem man die große Liste hat, so werden ja auch DLCs in den allermeisten Fällen geplant, dass man sagt, okay, das und das ist Teil unseres Spiels und jetzt gehen wir künstlich mit dem Rotstift durch die und die Features durch, zack, zack, zack, zack, zack. Da sollen die Leute dann schön extra für bezahlen. Und sicherlich wird es bestimmt irgendwann die Rollschuhe oder irgendwas anderes geben, irgendein Äquivalent geben, wo man dann noch schneller reisen kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann hier, ne, mit der kleinsten Violine der Welt gespielt wird und man dann nochmal extra zahlen muss, halt durch das DLC hinweg. Wie gesagt, das ist jetzt alles substanzlos insofern, dass es da halt auf Basis von dem aktuellen Infostand vom DLC keine belegbaren Infos gibt, aber eben aufgrund der Tatsache, dass sich vieles sehr, sehr künstlich verknappt anfühlt, Rollschuhe etc., Features, die eigentlich, was hindert die Leute daran zu sagen, okay, weil du klickst dein Pokémon an einfach und dann, du musst es ja nicht mal streicheln können, aber einfach eine kleine Idle-Animation irgendwie so, du klickst dein Pokémon an und das Pixie sagt, so, das ist ja kein Aufwand. Diese Sachen sind nicht vorhanden und gefühlt zumindest künstlich nicht vorhanden. Mir laufen Tränen über die Wangen. Aus vielerlei Perspektive steht Legenden ZA auch anderen Pokémon-Spielen auf der Nintendo Switch so ein bisschen hinterher. Und das ist schade. An vielen Stellen ein Downgrade zu Legenden Arceus, um erstmal das vorherige Legendenspiel zu akquirieren. Wie siehst du das? Du mochtest ja Legenden Arceus aus der Stressperspektive her nicht so. Jetzt hatte aber Legenden Arceus sehr, sehr viel griffigere, stimmigere Atmosphäre, auch in diesem historischen Setting. Hatte eine wirklich sich durchgehend ziehende Story, ohne da irgendwie halbgare Lösungen einen anzubieten. Wie bewertest du persönlich Legenden ZA im Vergleich zu Legenden Arceus? Ich habe überlegt auch, weil das letzte oder erste, weiß ich gar nicht, Tagebuch, was wir zusammen gemacht haben, war ja Kamezin und Purpur, genau. Und bei Legenden Arceus, also was mir jetzt so als erstes in den Kopf schießt, ist auf jeden Fall klar, die Grafik war jetzt auch nicht die beste. Okay, wir hatten auch ein bisschen Pixelbrei, aber du konntest in die Gebäude wirklich reingehen. Es war nicht einfach nur so ein Türsymbol und dann ist irgendein olles Fenster aufgegangen, sondern du konntest da reingehen. Du hattest einen Raum, in den du dich umschauen kannst. Natürlich, die Läden waren halt so, wie jetzt in dem Spiel auch so, ja, so Stände, sag ich mal. Aber das macht ja auch vom Setting her Sinn. Hier macht es irgendwie keinen Sinn. Also du kannst mir doch nicht erzählen, dass Illumina City nur so eine komische Stände hat. Also sicherlich wird es da auch einen Markt geben, aber dann hätte ich irgendwie einen großen Markt gemacht, wo ganz viele Stände beieinander sind, vielleicht auch zwei oder drei davon, aber nicht so verteilt, hier mal so ein Stand und da mal so ein Stand. Das ist doch dumm. Also, und bei dem, was wir schon gesagt haben, ne, mit diesem, das hat das Spiel für sich und das hat das Spiel gegen sich, sagt man das so, ist es halt so ein, was vergeben wir denn? Vergeben wir Punkte oder? Also bei mir würde es halt, ich sag mal von 100, wenn wir jetzt von 100% ausgehen, würde das Spiel, also Legenden ZA, bei mir jetzt so bei 50% landen. Weil es gibt Sachen, die ich daran toll finde, ne? Und die ich schön finde und die mir gefallen haben. Aber genauso viele sprechen halt auch dagegen, die mir halt irgendwie, die nervig waren oder die mir halt nicht so gefallen haben. Kann ich total verstehen. Ich finde das schön, dass du in Prozenten wertest, denn das, ich sag mal, Titel-Pokémon in Anführungszeichen ist ja Zygarde und das misst sich ja selbst auch in Prozenten. Von daher interpretiere ich mal die Prozente als Zygarde-Zellen, in denen wir werten. Du gibst 50 Zygarde-Zellen, du hast die Schlange schon mal, ne? Bei mir ist es halt echt schwierig. Also ich, die Dinge, die Legenden ZA gut macht, also erstmal, ich bin wahnsinnig froh, dass dieses Spiel existiert, dass wir zumindest irgendwie geartet eine Redemption für den verworfenen Z-Teil bekommen haben, dass wir auf gewisse Fragen eine Antwort bekommen haben. Ich bin froh, dass dieses Spiel überhaupt existiert. Und die Dinge, die ZA gut macht, die sind auch wirklich so gut, dass ich sagen würde, dass das vielleicht sogar, um jetzt mal in den Prozenten, in den Zygarde-Zellen zu bleiben, dass das vielleicht sogar so um die schon so 80 wären. Die Dinge, die funktionieren wirklich sehr, sehr gut, liegen aber mutmaßlich auch daran, dass die schon eine ganze Weile in der verworfene Konzepteschublade von Game Freak liegen. Wer weiß, es ist auch nur Spekulation. Aber die Dinge, die das Spiel nicht gut macht, auf der einen Seite ist das Kampfsystem eine Sache, die richtig gut ist, auf der anderen Seite, wie mit dem Kampfsystem umgegangen wird. Ich tue mich da in einer Bewertung wahnsinnig schwer. Ich würde, wir werden ja nicht in Mauzi-Coins oder so, sondern in Zygarde-Zellen. Es gibt ja zwei Zygarde-Kerne, einen roten und einen blauen. Und diese beiden nutze ich und gebe beim roten Zygarde-Kern, der für die positiven Seiten steht, gebe ich meine 90%. Und bei dem blauen Zygarde-Kern, den ich mal repräsentativ nehme für die schlechten Dinge, gebe ich mal 20% oder so. Oder ach, das ist auch irgendwie. Ich tue mich da sehr schwer. Deswegen, ich gehe schon eigentlich mit den 50% mit, die du gegeben hast. Es ist ein Wahnsinn. Also, ich finde, noch nie war ein Pokémon-Spiel in der Bewertung so schwer wie dieses. Ja, finde ich auch. Das ist wirklich. Da gibt es so viele Dinge, die man doch irgendwie quasi dazu ziehen muss, die man, ne, für die man quasi dann Punkte vergibt oder Prozente, wie auch immer. Ich habe auch schon, ich sag mal so aus ja, meiner Instagram-Community so das ein oder andere gehört, ne? Also manche fanden die neue Kampfmechanik auch cool, andere fanden sie wieder nicht so toll. Also, ja. Urlaub, wir brauchen Urlaub. Ich würde sagen, ab nach Alola. Erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit und die Mühe gemacht hast, hier mit mir durch die Tagebücher und letzten Endes ja auch durch Illumina City zu reisen. Ich bin mal sehr gespannt, was dann, wenn das DLC rauskommt, was dann mit dem DLC sich noch auftun wird. Ich weiß stand jetzt noch nicht, ob wir dann zum DLC auch Tagebücher aufnehmen werden oder ob ich das dann irgendwie in einer regulären, klassischen Miauzgenau-Episode covern würde. Auf jeden Fall erstmal anyways fernab vom DLC und allem, was da noch dranhängt und wie der Podcast dann mit dem DLC umgehen wird. Erstmal einen riesengroßen Dank an dich. Ich hoffe, die gemeinsamen Tagebücher haben dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ja, das war auch Urlaub. Heute ist alles Urlaub. Das ist die Urlaubsfolge. Aber nein, der Miauzgenau-Podcast geht nicht in Urlaub, keine Sorge. Nein, es war so ein bisschen, es ist ja mal schön. Wir hatten uns ja auch extra freigenommen zum Release-Tag, so dieses Abschalten von der Realität und gefühlt irgendwie den ganzen Tag nur in der Bude sitzen und zocken. Als Erwachsener macht man das nicht mehr so oft, aber würde ich cool, jetzt mal sagen. Je nachdem, aber ne, war das schon eigentlich ganz, also mag ich das immer ganz gerne. Ich habe mich irgendwie so ein bisschen gerusht gefühlt tatsächlich, aber ich glaube, das ist eher, hat eher mit diesen ganzen Kämpfen zu tun. Da hast du ja mir auch dankbarerweise einige abgenommen, weil ich nachher auch einfach keinen Bock mehr hatte. Gerade als es nochmal darum ging, die Megamanie-Pokémon nochmal zu besiegen, also drei davon, dachte ich mir so, oh nee, jetzt könnt ihr mich mal kreuzweise so. Deswegen, ja, danke für die Hilfe. Ja, danke fürs Mitcasten, ne? Also, es ist ja auch alles verständlich, wir haben das ja auch alles ergründet, aber ne, du hattest eben deine Instagram-Community angesprochen gehabt. Erstmal, falls ihr nicht genug bekommen könnt von der fantastischen Brownie, den Link zu ihrem Instagram-Profil findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode. Auch den Verweis an euch dort draußen. Du hattest ja eben betont, ne, mit den anderen Impulsen von verschiedenen Leuten, die einen fanden so, die anderen fanden so. Das ist ja jetzt nur unsere Bewertung. Jemand anderes steht ja zu den Dingen, die wir hier in den Tagebüchern erwähnt haben oder jetzt auch hier in dieser abschließenden Tagebuch-Episode, steht ja möglicherweise ganz anders. Wie steht ihr zu Legenden ZA? Gerne an info@miauzgenau.de per Mail oder in den Discord-Server. Den erreicht ihr am einfachsten, wenn ihr eingebt www.miauzgenau.de/Discord, dann werdet ihr direkt zu einem Einladungslink verwiesen auf den Discord-Server. Dort könnt ihr mit anderen Miauzgenau-Hörenden diskutieren über Legenden ZA und noch viel mehr. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wie eure Resonanz zu dem Spiel ist. Vielleicht sind wir an manchen Stellen zu kritisch, vielleicht sind wir an manchen Stellen zu unkritisch. Aber letzten Endes ist das ja unsere eigene persönliche Perspektive, die wir hier skizzieren. Von daher, ich bin dankbar, wie bereits gesagt, dass ich diese Perspektive gemeinsam mit dir skizzieren durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, tatsächlich muss ich gestehen, insgesamt wäre Legenden ZA an manchen Stellen noch ein bisschen kritischer möglicherweise bei mir weggekommen, wenn ich diese Reise nicht gemeinsam mit dir erlebt hätte, sondern wenn ich alleine im stillen Kämmerlein gespielt hätte. Von daher auch danke, dass du da meinen, durch das gemeinsame Erlebnis, ein weiteres Mal, ne, Karmesin Purpur hatten wir auch schon gemacht, durch das gemeinsame Erlebnis, das generelle Spielerlebnis aufgewertet hast. Vielen Dank. Ja, danke auch. Mir geht's auch so. Und jetzt gehen wir erstmal zusammen Urlaub machen. Den brauchen wir jetzt auch irgendwie trotzdem. Wir müssen diese 50% auf 100 bringen und das geht halt nicht jetzt ja, hier. Ja, ne, wie er auch Flor Delis gesagt hatte, ne, die Zellen, die waren verstreut in Alola, mussten da gesammelt werden und das ist jetzt unsere Aufgabe. Wir sammeln jetzt Zygarde-Zellen in Alola. In dem Sinne. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Es ist keine reguläre Miauts-Genau-Episode, aber ne, die klassische Verabschiedung, die besteht ja auch immer darin mit den letzten Worten jeder Folge und die letzten Worte dieses Tagebuches insgesamt mit all seinen Kapiteln sind davon nicht ausgenommen. Deswegen verabschiede ich mich von euch dort draußen, bedanke mich bei euch, verabschiede mich von der fantastischen Brownie und hinterlasse euch den letzten Worten in diesem Tagebuch von besagter fantastischer Brownie. Ja, ich danke euch auch fürs Zuhören und macht vielleicht auch eine kleine Pause zwischendurch, trinkt mal einen Schluck, geht eine Runde raus. Ich gehe jetzt mit meinem Alola-Reitschuh ein paar Pancakes essen und lass es mir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.